Ich wollte Sie fragen, wandte sich Raskolnikow schnell ihr zu, wie hat sich heute alles bei Ihnen geordnet? Hat man Sie nicht weiter belästigt? Ich meine von Seiten der Polizei. Nein, alles ging gut. Es war doch deutlich zu sehen, woran er gestorben ist. Man hat uns nicht weiter belästigt. Nur die Mieter ärgern sich. Warum? Weil die Leiche noch dort ist. Es ist heiß. Der Geruch. Deshalb wird man die Leiche heute zur Abendmesse auf den Friedhof schaffen und dort wird sie bis morgen in der Kapelle bleiben. Katharina Iwanowna wollte zuerst nicht. Jetzt aber sieht sie ein, dass es so besser ist. Also heute. Sie lässt sie bitten, uns die Ehre zu erweisen, morgen zur Totenmesse in die Kirche und dann zu ihr zur Gedächtnisfeier. Sie gibt zu seinem Andenken ein Essen? Ja, einen Imbiss. Sie lässt ihnen sehr danken, dass sie gestern geholfen haben. Ohne sie wäre gar nichts da gewesen, womit man ihn hätte beerdigen können. Ihre Lippen und ihr Kinn erbebten plötzlich, aber sie nahm sich zusammen und senkte wieder die Augen zu Boden. Während des Gespräches hatte Raskolnikow sie unverwandt angesehen. Sie hatte ein zartes, ganz mageres und blasses Gesichtchen, eigentlich unregelmäßige Züge mit einer spitzen kleinen Nase und eben solchem Kinn. Man konnte sie nicht einmal hübsch nennen, aber dafür waren ihre blauen Augen so klar und wenn sie sich belebten, wurde der Ausdruck ihres Gesichtes so gut und schlicht, dass sie einen unwillkürlich anzog. Außerdem war ihrem Gesicht und auch ihrer ganzen Gestalt etwas besonders Charakteristisches eigen. Trotz ihrer 18 Jahre sah sie viel jünger aus. Sie wirkte fast noch wie ein Kind und bei einigen ihrer Bewegungen zeigte sich dies zuweilen sogar auf eine drollige Weise. Aber hat denn Katharina Iwanowna mit so geringen Mitteln auskommen können? Und nun hat sie noch dazu die Absicht, einen Leichenschmaus zu geben? Fragte Raskolnikow, bestrebt, das Gespräch fortzuführen. Der Sarg ist ja ganz einfach und alles ist einfach, so dass es nicht teuer kommt. Wir haben vorhin Katharina Iwanowna und ich alles zusammengerechnet. Es bleibt noch so viel übrig, um sein Andenken zu ehren. Und Katharina Iwanowna möchte das so gern. Man kann nichts dagegen sagen. Für sie ist es ein Trost. So ist es nun mal. Sie wissen doch. Ich verstehe, verstehe. Selbstverständlich. Warum betrachten Sie so mein Zimmer? Meine Mutter sagt auch, dass es einem Sarg ähnelt. Sie haben uns gestern alles gegeben, sagte Sonjetschka, plötzlich in seltsam heftigem und schnellem Geflüster und schlug wieder die Augen nieder. Ihre Lippen und ihr Kinn bebten von neuem. Die ärmliche Umgebung Raskolnikows hatte sie schon von Anfang an betroffen gemacht und jetzt waren ihr diese Worte plötzlich wie von selbst entschlüpft.